Im Juli 1943 war Einsiedel bei der Gründung des Nationalkomitees dabei und wurde Vizepräsident. Über seine Motivation sagt er später im Interview: Ja, unsere Motivation damals war, dass wir erkannt hatten, oder einige jedenfalls der Kriegsgefangenen erkannt hatten, teilweise vor ihrer Gefangenschaft, teilweise nach ihrer Gefangennahme, jedenfalls nach Stalingrad, dass Deutschland den Krieg hoffnungslos verloren hatte, dass sie ihn nur noch hinschleppen konnte und um den Preis unermesslicher Opfer. Und dass Deutschland mit jedem Tag der Fortführung dieses Krieges nicht nur schwächer und ohnmächtiger, sondern auch schuldiger wurde. Wir wussten, dass es kein Herausschwindeln mehr aus der Niederlage gab, dass es keinen Sonderfrieden mit dem Westen oder Osten mehr gab, sondern dass nur die Beseitigung des Hitlerregimes, das Eingeständnis der Niederlage und diese Beseitigung des Hitlerregimes durch das deutsche Volk selbst den Bestand des Deutschen Reiches retten konnte. Zusammen mit Erich Weinert und dem Ingenieurmajor Karl Hetz bildete Heinrich Graf von Einsiedel das Präsidium des Nationalkomitees, dem sich bald der Bund deutscher Offiziere unter General Walter von Seydlitz anschloss. Tatsächlich wurde das Nationalkomitee von sowjetischer Seite nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert. Wie der Bonner Historiker Alexander Fischer darlegte, verfolgte Stalin mit der Konstituierung der Bewegung einen gegen die eigenen Alliierten gerichteten Plan. Unter dem Eindruck des Scheiterns von Sonderfriedensgesprächen in Stockholm, zudem enttäuscht von der aus Moskauer Sicht halbherzigen Kriegsführung seiner westlichen Verbündeten, begann Stalin seinerzeit wieder auf die deutsche Karte zu setzen. Er versuchte sein kurzfristig verfolgtes außenpolitisches Ziel, die Herauslösung der Sowjetunion aus dem Verbund der Anti-Hitler-Koalition, mit Hilfe einer nationalen Sammlungsbewegung deutscher Hitlergegner durchzusetzen. Durch die sensationelle, dem deutschlandpolitischen Prinzip der Anti-Hitler-Koalition zuwiderlaufende Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland wollte Moskau offenbar dem deutschen Volk seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer politischen Zusammenarbeit mit einem künftigen Staat ohne Hitler dokumentieren. Dabei sollte mit dem Zugeständnis, einen eigenen Offiziersbund zu bilden, vor allem der Wehrmacht ein Zeichen gegeben werden, durch den Sturz des Diktators die Voraussetzungen für eine sofortige Beendigung der Kampfhandlungen zu schaffen. Deshalb wurde das deutsche Heer in den Flugblättern, Zeitungen und Rundfunksendungen des Nationalkomitees zunächst immer wieder aufgefordert, die Waffen zu behalten, unter seinen Führern diszipliniert zusammenzubleiben und gesondert zur Grenze zurückzugehen. Aber die Aufrufe zum Sturz von Hitler blieben ebenso erfolglos wie der Appell an die deutsche Wehrmacht, in dem noch einmal dazu aufgefordert wurde, die Armee gegen den Befehl Hitlers unter verantwortungsbewusster Führung an die Reichsgrenzen zurückzuführen. Wir haben nie Soldaten in dem einfachen Sinne zum Überlaufen aufgefordert, in dem Sinne, rettet euch. Ich habe im Herbst 1943, nachdem ich 3 Monate bei der Roten Armee als Frontpropagandist des Nationalkomitees an der Front gearbeitet habe, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es natürlich eine Seite ist, die Wehrmachtsführung zum Putsch gegen Hitler aufzurufen. Aber eine andere Frage ist, was machte man mit den vielen kleinen und großen Kesseln, die sich an der Ostfront bildeten? Man konnte hier diesen Soldaten, die von der Roten Armee eingekesselt waren, nicht zurufen, marschiert zurück an die Reichsgrenzen und stürzt Hitler. Das wäre der reine Hohn, die reine Utopie gewesen. Aber man konnte diesen Leuten sagen, ihr habt das Recht und sogar die Pflicht, euer Leben zu retten. Ihr habt das Recht und die Pflicht, euch zu weigern, weiter für Hitler zu töten und zu sterben. Und der einzige Weg der Rettung ist Übertritt auf die Seite des Nationalkomitees. Nicht im Sinne des einfachen Desertierens, des Davonlaufens vor der Gefahr, sondern im Sinne eines mutigen Entschlusses, politischen, moralisch motivierten Entschlusses, sich zu weigern, an diesem verbrecherischen Krieg weiter teilzunehmen.